الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أرسله الله بالهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Wir machen inshallah weiter mit dem vierten Hadith von Jama' al-Ulum al-Hikam. In Sahih Muslim von Hudhayf ibn Usayd an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dass er sagte, wenn in der Samen, in der Samen, und über den Samen sagen 42 Nächte übergehen, ja, nachdem wenn der Samen 42 Nächte ist, ja, schickt Allah dazu einen Engel. Er tut es gestalten und er schafft ihren Gehör und ihren Sehen und ihren, ihre Haut und Fleisch und Knochen. Und dann sagt er, ja Rabb, männlich oder weiblich, Mann oder Frau, ja? Dann bestimmt dein Herr, was er will. Und der Engel schreibt, dann sagt er, ja Rabb, sein Ajal, yani wie lange wird er leben? Dann sagt dein Herr, was er will. Und der Engel schreibt. Dann sagt, ja Rab, sein Rizq. Ja? Was wird er verdienen? Was wird er für Rizq haben? So bestimmt dein Herr, was er will. Und der Engel schreibt. Dann geht der Engel mit das Papier oder das, worauf man schreibt, Sahifa, yani, mit der Rolle oder wie man das halt nennt, in seiner Hand. So gibt er nichts mehr und nichts weniger von dem, was Allah ihm befohlen hat. Das Offensichtliche von diesem Hadith bedeutet darauf, dass die Gestaltung des Embryos und die Erschaffung seines Gehörs, seines Sehens, seine Haut und seine Knochen und Fleisch, ja, all das, ja, geschieht am Anfang der zweiten 40. Weil wir haben ja letztes Mal gesagt, in dem Durus, wir haben gesagt, es gibt 7 Etappen für die Erschaffung des Menschen. Steht auch im Koran. Okay, also von einem Samen zu einem Anhängsel. Von einem Anhängsel zu, lass es nochmal. Wartet. Ich vergesse das Subhanallah immer. Genau. Samentropfel zu einem Anhängsel und von Anhängsel zum einen kleinen Klumpen. Okay? Zu einem kleinen Klumpen und so weiter und so fort. Das heißt, die Erschaffung des Hautes und der Sinnesorgane und so weiter geschieht am Anfang der zweiten 40. So bedeutet dies oder erfordert dies, dass in der zweiten 40, okay, Fleisch und Blut gibt, ja, Fleisch, Knochen und Blut gibt. Und einige, yani das Helf, haben das so interpretiert oder ausgelegt, dass der Engel, ja, der Samen zu Teile teilt, wenn sie zu einem Anhängsel wird. Okay? So wird manches davon für Haut, manches dafür für Fleisch, manches davon für Knochen und so weiter. Okay? So bestimmt er dafür, für all das, bevor es existiert. Und dies ist was, dies, sagt Ibn Rajab, widerspricht das Offensichtliche des Hadithes. Weil im Hadith bedeutet was? Im Offensichtlichen des Hadith bedeutet, dass all dies ja, wird gestaltet und erschaffen und so weiter, ja, gemeinsam, okay? Und es wird nach der 42 existieren, weil im Hadith sagt man was? Wenn der Samen, wenn über den Samen 42 Tage übergeht, dann kommt das und das und das. Okay, verstanden? Und es kann auch die Erschaffung davon kann durch seine Gestaltung und die Erschaffung davon kann durch die Gestaltung und seine Teilung vor der Existenz von Knochen und Fleisch und es kann in manchen Fällen anders, also bei manchen anders sein als andere. Wallahu a'lam. Okay? Khalas? Auf jeden Fall, wir verstehen, dass was uns hier davon wichtig ist, ist was? Dass die Erschaffung des Menschen im Bauch seiner Mutter oder in der Gebärmutter in 7 Etappen übergeht. Ja, welche der 7 Etappen? Allahu a'lam. Genau wie Allah Azza wa Jal macht, was er will. Hier kann jetzt jemand sagen, okay, aber heißt das nicht, dass Allah Azza wa Jal, haben wir nicht durchgemacht, dass Allah Azza wa Jal schon alles schon vorgeschrieben hat? Es steht alles schon in der Tafel und so weiter. Bevor, warum wird das noch einmal aufgeschrieben? Ja, das wird dann für den einen aufgeschrieben. Okay, so dass jeder seinen eigenen Ajal und seine eigenen Sachen kennt. Und außerdem, die Engel ja, wissen nichts über nichts Bescheid, außer was, das aus Allah Azza wa Jal ihnen bestimmt und sagt. Alas? Ist das klar? Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, wir haben den Menschen aus einem Samentropfen, aus einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Okay, Surat al-Insan, Vers Nummer 2. Und eine Gruppe von As-Salaf ja, erklärten Amshaj, An-Nutfa, das heißt des Samens ja, erklärten sie mit den Venen und Adern und so weiter. Okay, dies erklärte zum Beispiel Ibn Mas'ud. Okay, und die Ulama von Medizin, sagt Ibn Rajab, sagten auch, was dies entspricht. Okay, sagten auch, was dies im Stift. Und sie sagten, dass im Sperma, wenn es in der Gebärmutter fällt, okay, dann yani, hat es einen Abschaum und so weiter, 7 Tage, auch 6 Tage, und in diese Tage, ja, in diesen Tagen wird der Samentropfen erschaffen oder gestaltet. Okay? Ohne dass es irgendwas von der Gebärmutter benötigt. Dann übernimmt die Gebärmutter, Allahu Ta'ala, alam. Auf jeden Fall. Khair, inshallah, das interessiert uns weniger jetzt. Okay? Auf jeden Fall, uns ist wichtig, dass wir verstehen die Etappen der Erschaffung und dass die Erschaffung durch Allahs Bestimmung geschieht und ob das zu einer Schwangerschaft kommt oder nicht, geschieht durch Allahs Bestimmung und abgesehen davon, yani, ist es Etappen der Erschaffung und das hat natürlich auch eine Weisheit dahinter und das ist was? Man sagt, إِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرْ إِلَىٰ عَظَمَةِ الْخَالِقِ فَانْظُرْ إِلَىٰ خَلْقِ أو عَظَمَةِ خَلْقِ. Das heißt, wenn du die Großartigkeit des Schöpfers erkennen willst, schau zu seiner Schöpfung. Verstanden? eigentlich zum zweiten Teil des Hadithes übergehen? Okay, machen wir einfach weiter. Okay. Muslim überlieferte, oder in Sahihain von Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, jeder in die Gebärmutter wurde, hat Allah azawajal einen Engel übergeben. Yani er hat die Aufgabe darüber. Und er sagte, O mein Herr, welche Samen, yani welche Samen soll was? Soll angenommen werden, soll genommen werden. Welche Anhängsel? O mein Herr, welche Klumpen? So, wenn Allah azawajal will, dass er eine Schöpfung bestimmt, okay, dann sagt er, O mein Herr, männlich oder weiblich, unglücklich oder glücklich, was ist der Rizq, was ist der Ajal, yani wie lange lebt er? So wird all dies im Bauch seiner Mutter geschrieben. Okay, und das Offensichtliche davon entspricht dem Hadith von Ibn Mas'ud und so weiter und so fort. Und Ibn Muslim, rahimahullah, überlieferte auch mit einem anderen Wortlaut von Hadith von Hudhayfa ibn Usayd, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Engel kommt auf den Samen rein, nachdem es in der Gebärmutter ankommt, 4 oder 45 Nächte. Also 4 oder 45 Nächte, nachdem es in der Gebärmutter ankommt und sagt, O mein Herr, unglücklich oder glücklich, dann wird das geschrieben. Dann sagt er, O mein Herr, männlich oder weiblich, dann wird das geschrieben. Und seine Taten werden geschrieben. Und sein Rizq und sein Ajal, yani wie lange er lebt. Und dann werden die Blätter was? Alas. Das Buch wird zugemacht gelassen. So wird nichts mehr und nichts weniger davon kommen. Okay, und in einer anderen Überlieferung vom Muslim auch, dass der Samen in der Gebärmutter 40, nachdem der Samen in der Gebärmutter 40 Nächte ist, kommt der Engel zu ihr und sagt ihr, oh mein Herr, männlich oder weiblich und so weiter. Okay? Und es gibt sehr viele Überlieferungen darüber. Okay? Und Ash-Shu'bi, überlieferte von Al-Qamah von Ibn Mas'ud, dass er sagte, und das Offensichtliche davon, also von Hadith, weist darauf, dass der Engel zu ihm geschickt wird, während er noch ein Samen ist. Okay? Und es wurde auch von Ibn Mas'ud überliefert, von anderen, Überlieferungen oder Überlieferungsketten, dass er sagte, dass Allah Azzawajal jeden Tag werden ihm die Taten von Bani Adam, ja, präsentiert. So schaut er darin 3 Stunden. Okay? Dann bekommt er die Gebärmütter. Okay? Yani, die, was in den Gebärmüttern ist. So schaut er darin 3 Stunden. Und das ist die Bedeutung von seiner Aussage im Koran. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Er ist derjenige, der euch in den Gebärmüttern gestaltet, wie er will. Okay? Und seine Aussage im Koran, Surah Ash-Shura, Vers 49, يهب لمن يشاء إناثا. Er gibt, wie man will, Mädchen oder Buben, yani Knaben oder Jungen oder Mädchen. Okay? Dann bekommt er die Arzach und so weiter und so fort. Okay? Genau, jetzt kommt das wichtige Teil. Er sagt, das, was für den Embryo in dem Bauch seiner Mutter geschrieben wird, ist anders als das, was geschrieben wird, was vor der Erschaffung der Schöpfung, also das andere Schreiben, was vor der Erschaffung der Schöpfung erwähnt, das, welches in der Aussage des Erhabenen erwähnt wird, wo Allah Azza wa Jalla sagt, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Nichts trifft, ja, von Heimsuchung auf der Erde oder in euch selber, außer dass es in einem Buch geschrieben oder festgehalten wird, bevor wir es erschaffen. Okay? Und so wie ist, so ist das hier nicht das, was ich vorher gesagt habe, das, was in dem Bauch der Mutter geschrieben wird, ist anders als das, was vor der Erschöpfung geschrieben wurde. So wie in Sahih Muslim von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah azza wa jal bestimmte die Bestimmungen für die Schöpfung, bevor er die Himmel und Erden, 50.000 Jahre bevor er die Himmel und Erden erschaffen hat. Und in Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, das erste, was Allah azza wa jal erschaffen hat, ist der Stift, barakallahu fik. Der Stift. Und dann sagte er ihn, schreib. So lief er mit alles, was passiert wird, bis Yawm al-Qiyam. Und wir haben schon das erwähnt vorhin. Okay? Und es wurde auch erwähnt, dass von Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, dass wenn der Engel fragt über den Zustand oder was er mit den Samen machen soll, wird ihm befohlen, das ist auch eine andere Überlieferung, dass er in den ersten Buch schaut. In den ersten Buch, das, wo die Schöpfung alles festgehalten wurde, vor der Schöpfung. Okay? Und es wird ihm gesagt, du wirst darin die Geschichte dieses Samens lesen oder finden. Okay? Verstanden? Und in Sahihain, also in Bukhari und Muslim, von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, das sagte, keine Seele außer, es gibt keine Seele außer, dass Allah azza wa jal ihren Ort, yani ihre, wo sie hinkommen wird, Jannah oder Nar oder Feuer, ja, und außer, dass geschrieben wird für sie, ob sie glücklich oder unglücklich wird. So sagte ein Mann, ja Rasulallah, sollen wir nicht bleiben für das, was für uns geschrieben wird und lassen die Taten, ja, ist ja alles vorbestimmt, so auf die Art. Dann sagte, tut, ja, handelt, denn jeder läuft in das, für wem, für das, wofür er erschaffen wurde. So, die Leute der Glückseligkeit, die gehen für die Taten, die machen ja nicht dann die Taten der Glückseligkeit, der Leute der Glückseligkeit, und die Leute der Unglücklichkeiten, die laufen dann in die Taten von die Leute der Unglücklichkeit. Okay? Dann liest der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verse: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Derjenige, der Gott, der gibt, yani spendet, und gottesfürchtig ist, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, am Ende sagt Allah Azza wa Jalla was? فَسَنُيَسِّرُهُ, wir werden ihm gehen lassen, für das Leichte, yani Jannah, und Glückseligkeit. So ist in diesem Hadith, dass die Glücklichkeit oder Unglücklichkeit schon bestimmt wurde in den ersten Buch. Okay? Und das ist bestimmt je nach den Taten. Und dass jeder das geht, wofür er erschaffen wurde, und jeder das tut, wofür er erschaffen wurde. Okay? Und in Sahihain von Amran ibn Husayn radiallahu anhu, dass er sagte, ein Mann sagte, ja Rasulullah, wir werden die Leute von Ahlul Jannah, von Ahlul Nar und erkannt. Er sagte, ja, yani, weiß Allah Azza wa Jal, yani vorher schon, die Leute von Ahlul Jannah und Ahlul Nar. Er sagte, na'am, ja. Er sagte, warum handeln dann die Handelnden? Yani, warum tun die Leute dann was? Er sagt, jeder macht das, wofür er oder jeder tut das, wofür er erschaffen wurde, oder für wem, für das, wofür er ja nicht leicht für ihn gemacht wurde. Okay, und diese Bedeutung wurde vom Prophet sallallahu alaihi wasallam von verschiedenen yani Überlieferungen und Wege überliefert. Und den Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu ist, dass die Unglücklichkeit und Glücklichkeit je nach Abschlüsse der Taten sind. Je nach Abschlüsse der Taten sind. Yani es ist nicht so damit gemeint, dass was, dass sein Leben lang, ob er glücklich ist oder nicht, sondern ob er am Ende glücklich sein wird oder nicht. Okay? Und es wurde gesagt, dass seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, am Ende des Hadithes, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, also bei Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der einer von euch handelt mit den Taten von Ahlul Jannah, so dass zwischen ihm und ihr nur eine Armbreite ist, dann überholt ihn was? Dann überholt ihn was? Wer weiß es? Überholt ihm der Kitab, das Buch. So handelt er dann am Ende mit den Taten von Ahlul Nar und er geht da rein. Das heißt, für ihn wird dann mit den Taten von Ahlul Nar abgeschlossen und er kommt dann in Nar. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Ja. Okay, das heißt, die Taten sind nach ihren Abschlüssen. Das heißt, wenn jemand sein Leben lang Mu'min war und Taqi war und gottesfürchtig war und so weiter und er wird am Ende abtrünnig, er wird ein Engel, am Ende ein Verräter, er wird am Ende ein Unterstützer der Kuffar gegen die Muslime oder irgendwas vom Kuffar oder Schirk wird ihm abgeschlossen, oder er wird am Ende, war am Anfang sein Leben Schirk und so weiter und dann wird er Parlamentsabgeordneter oder was weiß ich was von den Schirk und er stirbt darauf, dann ist damit abgeschlossen, ist er ein unglücklicher Mensch natürlich. Okay? Ebenso wurde diese Bedeutung von Prophet sallallahu alaihi wasallam von sehr verschiedenen oder von unterschiedlichen Überlieferungen, Überlieferungswege überliefert. Und in Sahih al-Bukhari von Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, innamal a'malu bil khawatim, die Taten sind nach ihren Abschlüssen. Okay? Und der Sahih ibn Hibban von Aisha Ummul Mu'minin radiallahu anha von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, genau das gleiche, innamal a'malu bil khawatim, die Taten sind nach ihren Abschlüssen. Und darin auch ist von Muawiyah radiallahu anhu, dass er sagte, ich hörte den Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind nach ihren Abschlüssen wie der Behälter oder Teller. Ja? Wenn das Höchste davon, das Obere davon schön ist, dann ist das Unterste davon auch gut. Ja, wenn das verstanden? Wenn du etwas in einer Schüssel hast. Ja? Wenn das Obere davon gut schmeckt, was schmeckt das Untere auch? Schön. Und wenn das Obere davon schlimm ist, schlecht ist, dann ist das Untere davon auch schlecht. Okay? Ja, ne, so wie du abschließt, wenn du dein Leben lang etwas machst, solltest du auch damit abschließen. Ansonsten im Ende zählt das, was abgeschlossen wird, womit für dich abgeschlossen wird. Okay? Und dann Sahih Muslim von Abi Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der eine handelt die lange Zeit mit den Taten von Leuten der Jannah, dann werden ihm seine Taten abgeschlossen mit den Taten von Ahlun Nar, von Leuten des Feuers. Und der eine handelt die lange Zeit mit den Taten von Ahlun Nar. Dann wird ihm in seine Taten abgeschlossen mit den Taten von Ahlul Jannah. Nasallahu alaihi wa sallam min Ahlul Jannah. Und Imam Ahmad rahimahullah überlieferte von Hadith Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, okay, ihr solltet niemanden, es sollte niemand euch gefallen, dass ihr beeindruckt seid von jemanden. La alaykum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu la. Ihr solltet euch von niemandem beeindrucken lassen, bevor ihr schaut, mit was für ihn abgeschlossen wird. Okay? Denn der Tuende oder der Handelnde handelt oder tut eine Zeit, ja, von seinem Leben oder von seinem Jahr, ja, oder von seinem Alter eine gute Tat. Wenn er darauf stirbt oder wenn er darauf sterben würde, würde er in den Jannah eintreten. Jedoch verändert er und übergeht er und wandelt er sich, ja, dann handelt er eine schlechte Tat, ja, und der eine handelt umgekehrt dann eine Zeit von seinem Leben mit der Tat, ja, mit der Tat, mit einer schlechten Tat. Wenn er darauf stirbt, würde er in Feuer eintreten. Dann umwandelt er sich und ändert er sich, ja, und tut dann eine gute Tat. Okay? Und es wurde auch überliefert und Hadith von al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der eine handelt mit der Tat von Ahlul Jannah, von Leuten von Jannah. Und es steht in dem Buch, und er steht in dem Buch, dass er von den Leuten des Feuers ist, wal'iyadhu billah. Wenn er dann kurz vor seinem Tod ist, oder vor seinem Tod, ändert er sich, so handelt er dann mit den Taten von den Leuten von Feuer, und so kommt er und stirbt, so tretet er dann auch in Feuer, weil er stirbt. Okay? Verstanden? Er handelt zuerst mit den Taten von den, eine Zeit lang, mit den Taten von Leuten von Ahlul Jannah. Jedoch steht er in dem Buch, dass er von Ahlul Nar ist. Von Leuten des Feuers ist. Vor seinem Tod ändert er sich und handelt mit den Taten von Ahlul Feuer, von den Feuer, Leute des Feuers, und so kommt er ins Feuer. Und der eine handelt mit den Taten von den Leuten des Feuers, und er steht in dem Buch, dass er von Ahlul Jannah, von Leuten des Jannahs ist. So kurz vor oder vor seinem Tod ändert er sich, so handelt er mit den Taten von Ahlul Jannah, und er stirbt und tretet darin ein. Und Imam Ahmad al-Nasai und Tirmidhi überlieferten von Hadith von Abdullah ibn Amr, dass er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam auf uns heraus, von seinem Haus, und in seiner Hand zwei Schriften. Er sagte, wisst ihr, was diese Schriften sind? Wir sagten, la ya Rasulallah, wir wissen es nicht, ja Rasulallah. Außer, dass du, wenn du uns das erzählst, dann wissen wir es. Ja? Dann sagt er zu das, was in seiner rechten Hand ist, diese Schrift oder dieses Buch ist von den Herrn der Welten, darin sind die Namen der Leute der Jannah und die Namen ihrer Väter und ihrer Stämme. Okay? Und so weiter und so fort. Und er sagte zu das, und er sagt, nichts davon wird mehr oder weniger. Und in das, was in seiner Linken war, sagte, dies ist ein Buch von den Herren der Welten, darin sind die Namen von Leuten von Ahlul Nahar und die Namen ihrer Väter und Stämmen und so weiter und so fort. Okay? Wallahu a'lam, dieser Hadith ist da'if. Wallahu a'lam. Okay? Kannst du überprüfen, aber Wallahu a'lam, ich habe einmal gelesen am Anfang, wo wir das gelernt haben. Das war auch sehr lange Zeit her, dass es daif ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Wallahu a'lam, ich kann es dann bis zum nächsten Mal, inshallah, überprüfen. Am Anfang, wo wir studiert haben oder gelernt haben, hat der Sheikh uns sallallahu alaihi gesagt, ich kann mich erzählen, irgendwas so ähnliches, wo er gesagt hat, das ist ein Hadith daif. Aber ich kann es inshallah überprüfen. Okay? Und in Sahihain, Bukhari und Muslim von Salim Sa'd, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam er und die Moscheki während er mit seinen Gefährten ist und, mit, und die Moscheken da waren, hat er einen Mann getroffen, der nichts lässt, außer dass es verfolgt und tötet. Ja, die Tieren und so weiter, ja. Ah, entschuldige. Während er ja auf die Moscheken zusammengetroffen hat, ja, in einer Schlacht, er hat nichts gelassen, außer dass er es getötet hat, ja, von den Moscheken. Außer dass es mit seinem Schwert geschlagen hat. Dann sagten, niemand hat besser heute gehandelt wie dieser. Ja, die Leute, die Gefährten. Dann sagte der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, huwa min ahlin nar. Yani die, sie waren im Jihad, die waren im Kampf und der hat yani, der war der Rambo sozusagen. Yani der hat geschlagen, getötet, hat niemanden gelassen. Der war richtig mutig. Dann die Leute waren beeindruckt von ihm. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist von ahlin nar, von den Leuten des Feuers. So, da sagte ein Mann von den Leuten, ich gehe mit ihm, yani ich schaue nach ihm. Okay? So verfolgte er ihn. So wurde dieser Mann mit einer schlimmen Wunde verletzt. So hat er den Tod vorgeeilt. So hat die Spitze, hat er die Spitze, der Griff seines Schwertes auf den Boden gegeben. Okay? Und seine Spitze Ende seiner Brust und dann hat er sich mit seinem Gewicht darauf gedrückt, bis er und hat sich selbst dann getötet. Okay? Er wurde schlimm verletzt und er hat den Schmerz nicht ausgehalten, hat den Tod vorgeeilt. Okay? Verstanden? Dann ging der Mann zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich bezeuge, dass du Rasulullah bist und erzählte ihm die Geschichte. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi, oder Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der eine handelt mit den Taten von Ahlul Jannah. So, dass so, nach dem, was dem Menschen ersichtlich ist, dass er yani, die Taten von Ahlul Jannah macht und er ist von Ahlul Nar, während er aber von Ahlul Nar ist. Und der eine handelt mit den Taten von den Leuten des Feuers, was den Menschen ersichtlich ist. Oder nach dem, was den Menschen ersichtlich ist, und der ist von Ahlul Jannah. Und Al-Bukhari fügte in einer Überlieferung bei ihm, die Taten sind nach ihren Abschlüssen. Okay? Und seine Aussage, nach dem, was den Menschen ersichtlich ist, ist ein Hinweis darauf, dass die innerlich in der Sache, oder das, was in der Sache nicht innerlich ist, meist oder oft das Gegenteil von dem, was äußerlich davon ist. Und dass der Abschluss, dass das schlechte Abschließen des Menschen, okay, kam aufgrund etwas Schlechtes, Innerliches von dem Diener, das die Menschen nicht ersichtlich ist. Entweder wegen einer schlechten Tat oder so und, oder etwas anderes. So ist diese schlechte, versteckte Eigenschaft, die ihm dann zu der schlechten Abschluss bei dem Tod bringt. Wir bitten Allah Azza wa Jalla, dass er uns davor bewahrt, dass er uns Standhaftigkeit bei jeder Fitna gewährt. Okay, und genauso kann der eine die Taten von den Leuten des Feuers handeln, aber in ihnen selber drinnen sind was versteckt eine Eigenschaft von den guten Eigenschaften. So überkommt ihn, überwältigt ihm diese Eigenschaft am Ende seines Lebens, so verpflichtet sie ihm oder erfordert dann für ihn einen guten Abschluss. Wir bitten Allah Azza wa Jalla darum. Okay? Abdul Aziz ibn Abi Rawad sagte, ich kam zu einem Mann, als er im Sterben lag. Man sagte ihm, man versuchte ihm dazu zu bringen, dass er La ilaha illallah sagt. Dann sagte er am Ende, was er sagte, er ist ein Kafir. Ja? Dass er Kafir ist mit das, was er sagt. A'udhu billah. Yani die Leute sagen ihm, sag La ilaha illallah, er liegt im Sterben. Sag La ilaha illallah, sag La ilaha illallah. Und am Ende sagt er, ich bin Kafir damit. Und starb dann. Yani hat Kufr gesagt, oder A'udhu billah, und starb dann. Okay? Ich fragte nach ihm, so war er alkoholsüchtig. Okay? So hatte Abdelaziz gesagt, dann immer dann gesagt. Fürchtet oder haltet euch von den Sünden fern, denn das ist das, was ihm fallen gelassen hat. Okay? Und allgemein, sagt Ibn Rajab, allgemein, die Abschlüsse, damit niemand sagt, ich mache, was ich will und am Ende werde mir abgeschlossen. Aber bevor ich das erzähle, ich würde gerne was anderes erzählen. Das ist eine kurze Geschichte. Wir waren ja in der Schule in Al-Azhar, wo wir in Österreich gelernt haben. Auf jeden Fall, da waren unsere Lehrer von Al-Azhar, die kommen von Ägypten, von Al-Azhar, die kennen kein Deutsch, kein Wort Deutsch. Irgendwann einmal rief einmal einer und sagte, sie brauchen unbedingt jemanden, einen Sheikh, der zum Spital geht, so und so, weil da liegt einer im Sterben, damit er ihm dazu bringt, La ilaha illallah zu sagen. So nahm er mich mit als Wegweiser, sozusagen, wir gehen ins Spital. Da war einer, der war krebskrank, ein Syrer. Auf jeden Fall, wir gingen rein, er war noch in Ordnung, yani bei vollem Bewusstsein und so weiter. Und wir haben normal mit ihm geredet, alles normal, er hat sogar gelacht. Und ich dachte mir, subhanallah, der hat, mashallah, ein gutes Ende. Und dann fängt die Seele an, rauszukommen. Er hat so geschrien, ich habe noch nie so einen Schrei gehört. Subhanallah. Und dann, der Sheikh sagt ihm, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Er bekommt das nicht aus. Sagt, geht nichts mehr raus. Sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Geht nicht. Er sagt, wer steht denn da? Zeigt auf seine Frau. Er sagt, das ist meine Frau. Sagt, wie heißt sie? Sagt, sie heißt so und so. Sagt, was hast du, gegessen? Was hast du gemacht? Was gestern? Wo, kann dir jede Frage beantworten. Sag deinen Namen. Er sagt seinen Namen. Sag, la ilaha illallah. Kann er nicht. So möge Allah Azza wa Jal, und er starb darauf, subhanallah. Möge Allah Azza wa Jal uns ein gutes Ende geben. Ibn Rajab sagt, im Allgemeinen, die Abschlüsse sind die Erben des, was man vorher gemacht hat. Vorher gemacht hat. Ja? Und es wurde gesagt, die Herzen der Frommen, ja, hängen an den Abschlüssen. Sie sagen, was wird uns wohl, mit was wird uns wohl, ja, sie haben Angst, mit was wird für uns wohl abgeschlossen. Okay? Und die Herzen der Näherin, die Allah zu ihm nahegebracht hat, hängen an die Vortaten. Ja? Sie sagen, was haben wir wohl früher gemacht? Ja? Und sie machen sich Sorgen über das, was sie früher gemacht haben. Und Sufyan sagte, also Sufyan Thauri, sagte zu einigen Frommen oder Gottesfürchtigen, Entschuldige, zu einem, hat dich das Wissen Allahs in dir jemals zum Weinen gebracht? Dann sagte dieser Mann, es hat mich gelassen, ohne Freude, dass ich niemals eine Freude habe. Okay, yani, über das, was er über seine Vortaten Bescheid weiß. Und einer der Sahaba weinte bei seinem Tod. So wurde er daran gefragt, warum weinst du? Er sagte, ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah Ta'ala hat zwei, Handvoll genommen, ja, und sagte, diese sind in Jannah und diese sind in Feuer. Und ich weiß nicht, in welcher der zwei falle ich. Wer das gesagt? Einer der Sahaba. Und Sufyan hat immer wieder Unruhe bekommen wegen die Vortaten und die Abschlüsse. So hat er geweint und gesagt, ich fürchte, dass ich in den Buch stehe als Unglücklicher und weint. Und er sagte, ich fürchte, dass der Iman mir entzogen wird bei dem Tod. Malik ibn Dinar hatte immer öfter die ganze Nacht im Qiyam al-Layl gemacht. Okay? Und er hält seinen Bart fest und sagt, ja Rab, du weißt den Bewohner von Jannah, du erkennst oder du weißt, wer den Bewohner von Jannah ist und wer den Bewohner von Nar ist. So in welchen der zwei Wohnstätten ist das Haus von Malik? Hatim al-Assam sagte, derjenige, dessen Herz von vier Gefahren nicht erwähnt und nicht gedenkt, dann ist er ein Vorgetäuschter. Er ist verloren. So ist er sich nicht sicher vor Unglücklichkeit. Die erste Gefahr ist was? Die Gefahr von dem Tag des Mithaqs, als Allah Azza wa Jal bestimmt hat, diese sind in Jannah und diese sind, und es kümmert mich nicht, und diese sind im Feuer und es kümmert mich nicht. So weiß er nicht, in welche der beiden Gruppen er fällt. Und die zweite Gefahr, als Allah, als er erschaffen wurde, in drei Finsternisse. Okay? In drei Finsternisse. So wurde den Engeln befohlen, ob er glücklich oder unglücklich wird. Und er weiß nicht, wird er zu den Unglücklichen oder zu den Glücklichen gehören. Und die dritte, die Erwähnung von der Gewaltigkeit von Yawm al-Qiyamah. Und er weiß nicht, ob er die Botschaft ihm gebracht wird, dass Allah mit ihm zufrieden ist oder dass Allah ihn verabscheut. Und am Tag der Auferstehung, die vierte Gefahr, wenn die Menschen ihre Wege gehen und er weiß nicht, welcher der zwei Wege wird er gehen. Sagt, einer der anderen Salaf sagte, der Allah Azza wa Jal will und nach Allah Azza wa Jal strebt, fürchtet, dass er mit den Sünden geprüft wird. Und wer Allah Azza wa Jal kennt, fürchtet, dass er mit dem Kufr geprüft wird. Und davon waren die Gefährten und nach ihnen auch die Salaf die frommen Salaf, sie haben sich immer gefürchtet. Sie haben über sich selber die Angst gehabt haben. Sie haben die Angst gehabt, dass sie von den, oder sie haben den Nifaq, die Heuchlerei, über sich gefürchtet. Sie waren sehr in Sorge und sehr in Angst darüber. So fürchtet der Mu'min über sich den kleinen Nifaq. Und er fürchtet, dass dies sein Herz überwältigt und übernimmt bei dem Abschluss. So bringt er ihn dann zu dem großen Nifaq, das ist der Kufr. Okay? So hatte. So hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam immer wieder öfter gesagt in seinen Dua: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, dujenige, der die Herzen verdreht, befestige meinem Herzen auf deinen Dien. So wurde zu ihm gesagt: Ya Nabi Allah, wir glauben an dir und an das, womit du gekommen bist, so fürchtest du über uns? Er sagte, ja, die Herzen, sind zwischen zwei Fingern, von den Fingern Allahs, er dreht sie, wie er will. Überliefert von Imam Ahmad und der Tirmidhi von Hadith von Anas. Und Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Umm al-Mu'minin und Musalama, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam immer wieder gesagt hat in seinen Dua: Ya Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Also der gleiche Dua. So sagte ich: Ya Rasulallah, awa inna al-qulub latanqalib, wir drehen sich die Herzen. Er sagte: Ja, Allah Azza wa Jal hat keinen Menschen von Bani Adam erschaffen, außer dass sein Herz zwischen zwei Fingern von den Fingern Allahs. So wenn Allah Azza wa Jal will, lässt er ihn stehen, und wenn Allah, also lässt er standhaft sein, und wenn Allah Azza wa Jal will oder bestimmt hat, lässt er ihn verloren gehen und abweichen. So bitten wir unseren Herrn, das ist noch immer von den Aussagen des Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so bitten wir unseren Herrn, dass er unsere Herzen nicht abweichen lässt, nachdem er uns recht geleitet hat. Wir bitten ihm, dass er uns von sich eine Barmherzigkeit gewährt. Sie sagte, ich sagte: Ja, Rasulallah, würdest du mir oder lehr mir einen Dua, das ich für mich selber mache. Er sagte: Ja, sag: Allahumma rabban nabi Muhammad, ighfir li dhanbi, wadhhib ghayza qalbi, wa ajirni min mudillati al-fitani ma ahyaytani. Also: O Allah, der Herr des Propheten Muhammad, vergebe mir meine Sünde und lass den Groll meines Herzens vergehen und hüte mich von den Fehlleitungen der Prüfungen, der Fitnen, solange du mich ein Leben lässt. Und die Ahadith, und in dieser Bedeutung gibt es sehr viele Ahadith. Und Muslim überlieferte von Hadith von Abdullah ibn Amr, dass er sagte: Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi, oder ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen: Die Herzen von Bani Adam allesamt sind zwischen zwei Fingern von den Fingern des Erbarmers. Er dreht sie wie einen Herz, wie ein Herz. Er dreht sie oder lässt sie abbrechen oder dreht sie wie immer, wie er will. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: O Allah, lass unsere Herzen drehe unsere Herzen auf deine Gehorsamkeit. Das war die Erklärung von dem vierten Hadith von Jami' al-Ulum al-Hakam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah.